FSK 93, wo keins ist, ist eins, eine Diskussion über Dialektik. Wir hören zur Einführung in die Diskussion an der Fantasie über eine Hymne von Brahms von René Mense, die Ende April dieses Jahres im Jenischhaus in Hamburg uraufgeführt wurde. Es spielt das Ensemble 8, ein Oktett, das in der Besetzung von Franz Schubert organisiert ist, 5 Streicher und 3 Bläser. Das Allegro-Thema aus dem Finale der ersten Symphonie von Brahms, das reflektiert wird, erscheint in einem durchaus verfremdeten Sinne. Die Exposition beinhaltet einen intervallsymmetrischen Akkord, der aus den Tönen der Hymne und chromatischen Nebenstimmen aufgebaut ist, aus dem dann die Durchführung des Ganzen frei entwickelt wird. FSK 93, wo keins ist, ist eins. Eine Diskussion über Dialektik. In der letzten Sendung hatten wir begonnen, den Substanzbegriff, der seit der Antike diskutiert wird, zu diskutieren. Der in Marxens Kritik der politischen Ökonomie bei der Exposition des Wertbegriffs eine herausragende Rolle spielte. Die gesellschaftlich notwendige abstrakte Arbeit macht die Substanz des Werts einer im Kapitalisten produzierten Ware aus, durch den man die Äquivalenz zweier Waren berechtigt ist, zu beanspruchen. Dies ist freilich für das Alltagsbewusstsein, das in den Warentausch eintritt, eine nicht hinterfragte, auch nicht notwendig bekannte oder erkannte Prämisse. Selbst in der Wirtschaftswissenschaft, wo im Allgemeinen der Wertbegriff nicht zum Gegenstand wird oder aus subjektiver Wertschätzung einer Ware, niemand weiß wie, entspringen soll, wird vorausgesetzt, dass zwei Waren gleichen Wert haben können, obwohl und weil sie verschieden sind, etwa eine Bohrmaschine und eine Flasche guten Weines. Weder der Bohrmaschine noch dem Wein sieht man dessen abstrakten Produktcharakter an und beide haben einen gleichgültigen Unterschied. Keine Identität, die sich aus deren Gebrauchseigenschaften ergeben würde. Wir haben das letzte Mal schon bei Heraklit festgestellt, dass bei allen Wandel alles fließt, Pantarei, doch immer ein Bleibendes festzustellen ist. Bruno Bauch, ein Neukantianer, fasste dies folgendermaßen zusammen. Wenn Heraklit lehrt, dass alles in Bewegung, in stetigem Fortgang sei und nichts bleibe, in stetiger Bewegung fließe, so dass alles einem Flusse vergleichbar sei und dass man nicht zweimal in denselben Fluss steigen könne, so erscheint hier geradezu das Problem der Substanz in dem Verhältnis von Bleiben und Wechsel formuliert, gerade in dem scheinbar die Substanz mit dem Bleiben geleugnet und allein der Wechsel behauptet wird. Das gerade ist das Paradoxe der heraklitischen Lehre, dass sie in der Tat die Substanz zum Problem macht, indem sie sich scheint und merkwürdig genug gerade in Verbindung mit diesem Fundamente des heraklitischen Denkens begegnet uns das Wort Usia in der Bedeutung der Substanz. Dieser Dialektik verdankt Heraklit auch Hegels Hochachtung. Hegel hat ja einmal geschrieben, dass also kein Satz von Heraklit nicht in seinem Werke vorkäme. Im Grunde genommen ist bereits das Problem der Antinomie von Welterkenntnis mit der Setzung von Werden und Wechsel als das beharrliche Sein und Bleiben impliziert oder mitgesetzt. Dies war Heraklit möglich durch die strikte Unterscheidung von Intelligiblen und Sensiblen, wobei die Sinne als schlechte Bürgen der Erkenntnis gelten, weil sie beständig wechseln. Der Unzulänglichkeit der Sinnlichkeit korrespondiert der Vorzug vernünftigen Denkens, das allen gemeinsam ist und durch die wir am Logos, an der göttlichen Vernunft, partizipieren, also dem Koinon Logos, dem gemeinsamen Logos. Dem Koinon Logos wird die Idea Phronesis, die Privatvernunft, so eine Art Eigendünkel, entgegengesetzt. Die Sinneswelt wandelt sich. Aber der Wandel bleibt und erst die Vernunft lehrt den Schein zu durchschauen, den die Sinneswelt als ein beharrliches suggeriert. Es ist das ewige Lebendige und darum immer Bleibende, das in alles übergeht, das sich umsetzt in die Dinge und die Dinge in sich, wie das Gold in die Waren, die Waren in Gold. Es bleibt immer eins, sich selbst gleich, das alles ist, trotzdem es in alles übergeht, verwandelt sich nicht bloß wie das Wasser bei Thales und die Luft bei Anaximenes in andere Stoffe, die eben dann nicht mehr Wasser oder Luft sind und der Rückverwandlung bedürfen, um Wasser und Luft zu werden, sondern es bleibt ein Feuer, kann darum auch kein bestimmter Stoff sein, da ein bestimmter Stoff doch nicht auch ein anderer als er selbst sein, das heißt in der Verwandlung bleiben kann, sondern muss den ewigen Weltprozess, den Kosmos selbst bedeuten, den kein Gott und kein Mensch je erschaffen haben kann und der immer in sich einheitlich und derselbe bleibt. Alfred Sohn-Rietl dürfte in einem Vergleich mit Geld und Ware bei Heraklit seine Freude gehabt haben, als er den Substanzbegriff aus dem Warentausch heraus entwickelte. Für Hegel beginnt allerdings die Philosophie erst mit Parmenides, dem Iliaden. Dieser hatte nämlich dem Denken und dem Seienden Widerspruchsfreiheit abverlangt. Das führte ihn auf die Bestimmung, nur Seiendes ist. Würde man sagen, nicht Seiendes ist, so würde das Denken einen Widerspruch verfallen. Also gilt, nur das Seiende ist, das Nichtseiende ist unmöglich. Da, so Parmenides, dasselbe Denken ist und Sein, Denken und Sein in einer Identität sich befinden, ist sowohl Veränderung, dass etwas einmal nicht mehr ist, oder bunte Mannigfaltigkeit nicht widerspruchsfrei denkbar. Die Vielfalt kann nur durch eine Vielfalt empirischer Bestimmungen zustande kommen, die aber durch eine Trennung von Sein und Denken bestimmt wäre. Dann hätten wir aber zweierlei Seiendes, Denken und das Seiende und damit einen Widerspruch. Die Sinneswelt in ihrer empirischen Buntheit wird damit zum Schein erklärt. Veränderung, Bewegung und Werden, die zu der Zeit noch nicht differenziert werden, setzen jedoch voraus, dass dort, wo etwas vorher war, etwas anderes ist und somit einen Widerspruch. Dies hatte dann der Sophist Gorgias, über den Platon eine Schrift verfasste, umgedreht und ad absurdum geführt. Über Gorgias findet sich in einer pseudo-aristotelischen Schrift Folgendes. Er behauptet, dass gar nichts sei, wenn doch etwas ist, sei es unerkennbar. Wenn aber doch etwas sowohl ist als auch erkennbar ist, sei es jedoch anderen nicht zu verdeutlichen. Dies ist eine Konsequenz aus der Iliadischen Rede davon, dass nur Seiendes sei, keine Vielfalt und Veränderung. Dies führt, um den Widerspruch zu vermeiden, zu Platons Trennung von Sinneswelt und Ideenwelt. Die Ideen sind dann das Unveränderliche, Beharrliche. Aristoteles hat dies dann nicht als jenseitige Welt konzipiert, sondern als den Dingen immanent und konnte so eine Bewegungslehre aufstellen. Die Substanz Sokrates kann dann mal stehen, mal sitzen, mal gehen und es bleibt immer die Substanz Sokrates, während die Akzidenzien, das Hinzutretende, sich verändert. Also er dann sitzt, steht, geht. Im Lichte Hegels kann man sagen, dass das iliadische Sein selber, und das ist vermittelt über die Wendung zum Subjekt in der Neuzeit, das Denken ist, das sich vergegenständlicht. Es ist Reflexion, die sich nicht als Reflexion weiß. Das Denken der Substanz ist eine Verdinglichung des Denkens, ein Denken, das sich entäußert. Wenn das transzendentale Subjekt selber etwas ist, das angesichts dessen, dass alles in der Welt sich verändert, sich selbst gleich bleibt, im Schematismus zeigt sich das auch an dem Schema der Zeit, dass alles entsteht und vergeht, nur die Zeit selber nicht, in der alles entsteht und vergeht. Wenn das aber, wie wir bereits erfasst haben, selber vermittelt ist, die griechischen Naturphilosophen, die historische Voraussetzung des Eleatismus sind und des Substanzbegriffs, der sich daraus entwickelt, so gilt das auch für Kant. Das Metaphysische, bei Parmenides die Designsmetaphysik, bei Aristoteles die Substanzmetaphysik, kommt nicht wie aus der Pistole geschossen. Und Kant, eine aus Rationalismus und Empirismus entstehende Philosophie, ebenso wenig. So kann Adorno auch in der negativen Dialektik Folgendes formulieren: So wie das reine Sein als vermittelt sich erweist, erweist sich auch das reine Ich als vermittelt. Ontisch vermittelt ist nicht bloß das reine Ich durchs Empirische, das als Modell der ersten Fassung der Deduktion der reinen Verstandesbegriffe unverkennbar durchscheint, sondern das transzendentale Prinzip selber, an welchem die Philosophie ihr Erstes gegenüber dem Seienden zu besitzen glaubt. Alfred Sohn Riedel hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass in ihm der allgemeinen und notwendigen Tätigkeit des Geistes unabdingbar gesellschaftliche Arbeit sich birgt. Adorno geht es, wie wir noch weiter herauszuarbeiten haben, nicht um eine erste Philosophie, sondern um eine letzte. Wie das Sein der Iliaden einer Abstraktion sich verdankt, durch die so etwas wie ein beständiges, ewiges, das eine gedacht werden kann, so ist auch ein unveränderliches Erkenntnisobjekt etwas, was nicht ohne Abstraktion zustande käme. Die Historisierung des Erkenntnisobjekts durch Hegel, das aber zu einer Enthistorisierung der Geschichte, einer idealistischen Geschichtsphilosophie führt, bedeutet, dass die Zeit Geschichte philosophierbar geworden ist, die Einheit aller Epochen konstruierbar geworden ist. Dies freilich geht, was das Zitat besagt, nicht positiv. Die Einheit in der Geschichte ist negative Einheit, eine verständige Abstraktion, die für sich gar nicht existiert, sondern immer nur spezifisch in jeder Epoche. Epoche wörtlich genommen heißt Urteilsenthaltung, das besagt, dass etwas in der Zeitspanne geschieht, was darin identisch bleibt. Dies wird nach der Einsicht von Karl Marx allerdings erst in der bürgerlichen Epoche erkennbar, wo die epochale Formbestimmtheit der Arbeit abstrakt geworden ist. Aber dies bezieht sich dennoch auf eine tiefere Wirklichkeit, die der kapitalistischen Ökonomie zugrunde liege. Sie verweist es auf den gesellschaftlichen Lebensprozess, das heißt den materiellen Produktionsprozess. Marx war davon überzeugt, dass in allen Gesellschaften, einschließlich einer künftigen Gesellschaft, die Verteilung gesellschaftlicher Arbeit gemäß den gesellschaftlichen Bedürfnissen und Reproduktionsbedingungen unausweichlich notwendig ist. Jedes Kind weiß, schrieb Marx und Kugelmann, dass jede Nation verrecken würde, die, ich will nicht sagen für ein Jahr, sondern für ein paar Wochen die Arbeit einstellte. Dass diese Notwendigkeit der Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit in bestimmten Proportionen durchaus nicht durch die bestimmte Form der gesellschaftlichen Produktion aufgehoben, sondern nur ihre Erscheinungsweise ändern kann, ist self-evident. Naturgesetze können überhaupt nicht aufgehoben werden. Was sich in historisch verschiedenen Zuständen ändern kann, ist nur die Form, worin jene Gesetze sich durchsetzen. Und die Form, worin sich diese proportionelle Verteilung der Arbeit durchsetzt, in einem Gesellschaftszustand, worin der Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeit sich als Privataustausch der individuellen Arbeitsprodukte geltend macht, ist eben der Tauschwert dieser Produkte. Dass diese unendliche ähnliche Aussagen von Marx die allgemeine Annahme widerlegen, Marx hätte gemeint, alle ökonomischen Gesetze seien von einer historisch relativen Beschaffenheit, wird damit gerade nicht widerlegt, sondern diese evidente Annahme ist Voraussetzung historischer Relativität. Dass es Naturgesetze und gesellschaftliche Lebensnotwendigkeiten gibt, die kein ökonomisches Gesetz auf lange Sicht verletzen kann, ohne die Gesellschaft selbst zu zerstören, ist Grundlage epochenspezifischer Naturgesetze und gesellschaftliche Lebensnotwendigkeiten, aber kein universelles ökonomisches Gesetz, durch die man alle Epochen zurechtstutzen könnte. Auch die Wertproduktion, wie jede andere Form gesellschaftlicher Produktion, setzt die Notwendigkeit der Verteilung der Arbeit gemäß den gesellschaftlichen und natürlichen Lebensnotwendigkeiten. Das Wertgesetz ist die einzige indirekte Form gesellschaftlicher Organisation der Produktion, die in einer warenproduzierenden Gesellschaft möglich ist. Dies gilt nicht, wozu Friedrich Engels neigte, für alle Epochen. Das Wertgesetz, nach dem die gesellschaftlich notwendige abstrakte Arbeitszeit gilt, gilt nicht epochenübergreifend, sondern für den Kapitalismus. Auch in seiner staatskapitalistischen Variante, in der der Staat Funktionen des Marktes ersetzt. Aber selbst in einer freien Gesellschaft wäre es nicht anders nach Marx. Da wäre es nicht viel anders als bei Robinson Crusoe, bevor er seinen Freitag hatte. Stellen wir uns endlich, schrieb Marx, zur Abwechslung einen Verein freie Menschen vor, die mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten und ihre vielen individuellen Arbeitskräfte selbstbewusst als eine gesellschaftliche Arbeitskraft verausgaben. Alle Bestimmungen von Robinsons Arbeit wiederholen sich hier, nur gesellschaftlich statt individuell. Alle Produkte Robinsons waren sein ausschließlich persönliches Produkt und daher unmittelbar Gebrauchsgegenstände für ihn. Das Gesamtprodukt des Vereins ist ein gesellschaftliches Produkt. Ein Teil dieses Produkts dient wieder als Produktionsmittel. Er bleibt gesellschaftlich. Aber ein anderer Teil wird als Lebensmittel von den Vereinsgliedern verzehrt. Er muss daher unter sie verteilt werden. Die Art dieser Verteilung wird wechseln mit der besonderen Art des gesellschaftlichen Produktionsorganismus selbst und der entsprechenden geschichtlichen Entwicklungshöhe der Produzenten. Nur zur Parallele mit der Warenproduktion setzen wir voraus, der Anteil jedes Produzenten an den Lebensmitteln sei bestimmt durch seine Arbeitszeit. Die Arbeitszeit würde also eine doppelte Rolle spielen. Ihre gesellschaftlich planmäßige Verteilung regelt die richtige Proportion der verschiedenen Arbeitsfunktionen zu den verschiedenen Bedürfnissen. Andererseits dient die Arbeitszeit zugleich als Maß des individuellen Anteils des Produzenten an der Gesamtarbeit, an der Gemeinarbeit und daher auch an dem individuell verzehrbaren Teil des Gemeinprodukts. Die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen zu ihren Arbeiten und ihren Arbeitsprodukten bleiben hier durchsichtig, einfach in der Produktion sowohl als in der Distribution. Ja, das war Marx im Kapital übrigens, nicht der junge Marx, sondern schon der Reife. Wenn Sprache und Denken allgemeinen Charakter haben und selbst Robinson partizipiert ja als Schiffsbrüchiger an der gesellschaftlichen Allgemeinheit, wenn er Tagebuch führt, verwendet er Sprache und Allgemeinbegriffe, ist also dann wie in einer Gesellschaft. Dieses Denken als eines, das Verbindlichkeit, Verständlichkeit, Objektivität gewährleisten muss, setzt konsensstiftende Begriffe voraus, selbst dort noch, wo Antagonisten sich streiten. Der mutmaßliche Anfang der Sprache ist einer, der sich schwerlich berichten lässt, weil wir ja nicht dabei waren und wir schon, um dieses zu vergegenwärtigen, über Sprache verfügen müssen. Wir können aber dies spekulativ gewinnen, indem wir rekonstruieren, dass die Sprache aus der Notwendigkeit der Kooperation der Menschen entsprungen ist und dann immer mehr Selbstständigkeit gegen ihrem Ursprung gewonnen hat. Die Sprache hat in der Antike allerdings an Abstraktheit und Allgemeinheit gewonnen. Der Tausch von Gütern war dort nicht mehr nur punktuell an den Grenzen des Gemeinwesens, sondern betraf die frühbürgerliche Gesellschaft selbst. Die Herstellung von Bronze für die Waffenproduktion setzte den Austausch von dessen Bestandteilen voraus, die in der zerklüfteten Insellage des alten Griechenlands notwendig wurde. Auch erhielt das Gold oder andere Edelmetalle die Funktion als Zirkulations- und Zahlungsmittel und konnten auch zur Sucht nach mehr Geld führen, um liquide zu sein und alle Waren dafür zu erhalten. Das war das, was im Kapitalismus die Regel ist und oft zur unrühmlichen Ausnahme stilisiert wird, die sogenannte Gier, alle Gazetten schreiben da heutzutage davon, ist in der Schatzbildung, dem Hang zur Liquidität, wie meinetwegen Keynes das sagen würde, ja auch schon in der Antike kritisiert worden. Durch Platon und Aristoteles. In der Phase der Entfaltung des Kapitalismus auch von Denkern wie Rousseau. Sie waren aber auch damals schon nicht psychologisch oder kriminologisch zu erklären, sondern aus der gesellschaftlichen Notwendigkeit der Organisation, der Distribution und Zirkulation der Güter. Wenn Adorno unter Anspielung auf Alfred Sohn Rethel auf diesen Sachverhalt hinweist, dass im transzendentalen Subjekt, also den Funktionen des Geistes, die Einheit in die Mannigfaltigkeit bringen, das Nebeneinander und Nacheinander von Data auf Einheit bringen, gesellschaftliche Arbeit steckt, so ist das schwer abzuweisen. Man muss dazu auch nicht den aporetischen Versuch machen, Denkformen aus Gesellschaftsformen unmittelbar ableiten zu wollen, denn diese Gesellschaftsformen sind ja auch durch das menschliche Denken immer schon vermittelt, obgleich sie nicht bewusst hervorgebracht werden. Das Selbstbewusstsein dieser Form allerdings, das sich seit der Entstehung der Philosophie entwickelt, war wohl ohne das Abstrakterwerden des sozialen Verkehrs über Geld-Ware-Beziehungen schwerlich erklärbar. Deren Erkenntnisgrund erheischt also den gesellschaftlichen Realgrund. Bei der Darstellung der Wesenslogik konnten wir feststellen, dass so bei Hume der Substanzbegriff nicht mehr unmittelbar ontologische Kategorie, sondern als subjektive Zutat des Subjekts verstanden wurde. Bei Kant dann als Struktur, die die Data zu einem Objekt konstituiert, das als Erscheinung erkennbar wird. Aber die Einheit des Subjekts, die das ermöglicht, setzt auch eine Beharrlichkeit in den Dingen voraus, dass das Subjekt sich darin als identisch begreifen kann. Etwas Identisches in der Veränderung oder in der Differenz denken zu können, ist eine Voraussetzung für den Warentausch. Die Austauschbarkeit setzt voraus, dass Gleiches getauscht wird, das aber vom Gebrauchswert her verschieden ist. Dass dieselbe Denkform in den Erkenntnisformen des naturwissenschaftlichen Wissens vorliegt, sofern dieses nicht durch Beobachtung gewonnen werden kann, kann man sich leicht vergegenwärtigen. Die Trägheit, also Bewegungen, die nicht durch eine Wirkursache hervorgebracht werden, sondern den Bewegungszustand erhalten, konnte schon Aristoteles denken. Aber für unsinnig erklären. In der neuzeitlichen Naturwissenschaft dagegen ist das Trägheitsprinzip Voraussetzung, um ein konsistentes System zu formulieren. Ebenso andere Erhaltungssätze der Wissenschaften wie die Energieerhaltung, die eine theoretische Setzung sind, unter dessen Voraussetzungen man sehr gute Berechnungen anstellen kann, wie sich zum Beispiel Wärmeenergie in einer Dampfmaschine in Bewegungsenergie umwandeln lässt. Und abzüglich von Störfaktoren, Reibungsverlusten und so weiter, kann genau angegeben werden, wie schnell eine Dampflokomotive dann fahren kann. Naturdenken und Gesellschaftsdenken setzen gemeinsame Denkformen voraus. Der abstrakte Wert einer Ware ist aber etwas, was nicht in einer ontologischen Voraussetzung außerhalb des menschlichen Denkens gründet, etwa physikalisch ermittelt werden könnte. Wenn der Wert einer Ware immanent gedacht wird, so dann doch nicht im Sinne von naturwissenschaftlichen Aussagen. Marx wusste, dass er weder bloß immanent gedacht werden kann, noch bloß als Verhältnisbestimmung zweier Waren. Die Identität von Identität und Nicht-Identität, also der dialektische Widerspruch, ist hierbei zu denken. Isoliert betrachtet hat keine Ware einen Wert, sondern er ist auch da, wo Waren vorab für den Markt hergestellt werden, nur der Ware immanent, wenn diese auf das Warenuniversum als Ganzes bezogen ist. Mittels Stoppuhr am Arbeitsplatz ist der Wert einer Ware nicht zu ermitteln, zumal es ja auch ohnehin der durchschnittliche Wert ist. So wenig wie durch den Nutzen, den sie für jemanden bedeutet, da ja auch die Geschmäcker verschieden sind, trotz gesellschaftlich produzierter Bedürfnisse und einer gewissen Gleichmachung durch die Kulturindustrie heute. Mhm. Wir können, so wie wir die Erhaltungssätze, was der Substanzkategorie entspricht, in der Physik, die gesellschaftliche Substanz, die in den Waren steckt, nicht beobachten, messen, sondern müssen sie denken. Beim Warenaustausch ist etwas, was wir tun, aber ohne volles Bewusstsein davon, indem wir die Werte und Preise der Waren subjektiv bewerten, aber der Gesamtprozess dieser bloß subjektiven Vorstellung immer wieder korrigiert. So ist die gesellschaftliche Substanz, so wie das Wertgesetz, das sie vereinheitlicht, auch nicht unmittelbar zu durchschauen. In den meisten besonderen Fällen weichen die Preise vom Durchschnitt ab, sind mal höher, mal niedriger, nur zufällig gleich dem Durchschnitt, zu dem sie im gesellschaftlichen Mittelmaß tendieren. Dieses Gesetz erklärt auch die Beobachtung, die wir manchmal machen, dass Preissenkungen und Erhöhungen bei bekannten Discountern sich angleichen, wie von unsichtbarer Hand gesteuert. Aber doch von Notwendigkeiten, die sich in der Kalkulation erweisen, bestimmt. Diese hängen von der Entwicklung der allgemeinen Produktion in der ganzen Welt ab. Nach diesen abstrakten Überlegungen müssen wir noch den Sinnen Genüge tun und etwas Musik spielen. Wir hören wieder von René Mense, Kepos. Kepos war der Garten des hedonistischen Philosophen Epikur in Athen, in dem er lebte und lehrte. Das war Kepos von René Mense, aufgeführt im Rolf-Liebermann-Studio des NDR, durch das Ensemble Klangwerkstatt aus Weimar. Einige Anmerkungen noch zu dem Stück, was mit Dialektik zu tun hat. Die Partitur von Kepos ist nach dramatischen Formvorstellungen entworfen. Dabei wird die symmetrische Teilung des Stückes von Proportionen nach Fibonacci in Verbindung mit dem sogenannten goldenen Schnitt überlagert. Auch auf harmonischer und melodischer Ebene spielen Intervallsymmetrien eine den Klang bestimmende Rolle. Hier zeigt sich also im gewissen Sinne das, was wir schon ausführlich dargestellt haben, das Verhältnis von Wesen und Erscheinung. Nicht die mathematischen Strukturen, die dabei verwendet werden, kann man natürlich nur denken, man kann sie nicht unmittelbar beobachten. Wir können nur die Klangeffekte dann bemerken. Und wenn wir jetzt wissen, dass das Fibonacci-Reihen sind, könnten wir das dann nachvollziehen, wenn wir die Partitur jetzt vorführen könnten. Aber das geht natürlich nicht. Aber hier zeigt sich dann auch die Bedeutung von dialektischem Denken jetzt für die Betrachtung von Musik. Zum Schluss werden wir noch ein Stück sehen, das, wo sich der Komponist explizit auf die Dialektik beruft. Aber jetzt nach dem kleinen musikalischen Teil möchten wir jetzt übergehen zu einer Textlektüre der negativen Dialektik. Wer da eine der üblichen Ausgaben hat, also die Gesamtausgabe oder die Taschenbuchausgabe, auf den Seiten 177 folgende befindet sich der Text, den wir jetzt ausführlich vorlesen und erörtern werden. Wir hatten ja bereits schon den Substanzbegriff betrachtet und Adorno bezieht sich jetzt auf die Verfahrensweise des kantischen Denkens, also seiner Methode, das Subjekt zu untersuchen. Wir lesen erstmal auf Seite 177 den Absatz, also den ersten Absatz. Ist das schon 178? Ja, ist das schon. Auf Seite 178 beginnt Adorno mit folgendem Text. Der Gang der erkenntnistheoretischen Reflexion war, der vorwaltenden Tendenz nach, der immer mehr an Objektivität auf Subjekt zurückzuführen. Eben diese Tendenz wäre umzukehren. Wodurch die Überlieferung der Philosophie den Begriff der Subjektivität vom Seienden abhebt, das ist Seiendem nachgebildet. Dass die Philosophie bis heute laborierend an mangelnder Selbstbesinnung die Vermittlung im Vermittelten, dem Subjekt, vergaß, ist so wenig als Sublimeres verdienstlich wie irgendein Vergessen. Gleich wie zur Strafe wird das Subjekt vom Vergessen erheilt. Sobald es sich zum Gegenstand erkenntnistheoretischer Reflexion macht, teilt sich ihm jener Charakter von Gegenständlichkeit mit, dessen Abwesenheit es so gern als Vorrang vor dem Bereich des Faktischen reklamiert. Seine Wesenhaftigkeit, ein Dasein zweiter Potenz, setzt, wie Hegel nicht verschwieg, das Erste, Faktizität, als Bedingung seiner Möglichkeit, wenngleich negiert, voraus. Die Unmittelbarkeit der primären Reaktion ward einmal in der Formation des Ichs gebrochen und mit ihnen die Spontaneität, in welche nach transzendentalem Brauch das reine Ich sich zusammenziehen soll. Seine zentristische Identität geht auf Kosten dessen, was dann der Idealismus ihm selber attribuiert. Vielleicht erstmal so weit. Ja, das. Die Frage ist jetzt, was wollte Adorno uns damit sagen? Ich denke, dass das Ganze steht ja unter dem Titel zur Subjekt-Objekt-Dialektik. Und das, was Adorno an dieser Stelle erstmal thematisiert, ist ja, dass wir uns gewöhnlicherweise dessen nicht bewusst sind, dass alles das, was wir als Erkenntnis formulieren, oder alles das, wovon wir sagen, dass es sei oder dass es uns gegeben ist, wir darin nicht reflektieren, dass wir mittels unseres Bewusstseins diese Welt in dem, wie sie uns erscheint, konstituieren. Oder dass diese Welt nur vermittelt durch unser Bewusstsein uns als Welt überhaupt gegeben ist. Also mangelnde Selbstbesinnung, die Vermittlung im Vermittelten, dem Subjekt, ist im Alltagsbewusstsein so nicht gegeben. Das Zweite ist, dass sobald wir uns dessen aber bewusst werden, dass das, was wir an Erkenntnissen über die Welt formulieren, vermittelt ist durch unser Bewusstsein, dem vorausgesetzt ist, erstens ein empirisch gegebenes Objekt, das sich selbst quasi in der Reflexion Gegenstand wird. Und indem wir uns in der Reflexion selbst Gegenstand werden, wir nicht mehr das sind, wie wir uns selbst als empirische Subjekte erleben. Denn in der Reflexion werden wir uns selbst zum Objekt. Also, sobald es sich zum Gegenstand erkenntnistheoretischer Reflexion macht, teilt sich ihm jener Charakter von Gegenständlichkeit mit, dessen Abwesenheit es so gerne als Vorrang vor dem Bereich des Faktischen reklamiert. Ja, ich möchte nochmal einen Satz davor, bevor wir da begonnen hatten, doch nochmal mit einführen. Ja, okay. Das ist noch unten da auf Seite 177. Hätte Kant das Verhältnis seiner Methode zur Theorie das des erkenntnistheoretisch untersuchenden Subjekts zum Untersuchten in die Vernunftkritik hineingezogen, so wäre ihm nicht entgangen, dass die Formen, welche das Mannigfaltige synthetisieren sollen, ihrerseits Produkte der Operationen sind, welcher der Aufbau des Werkes aufschlussreich genug transzendentale Analytik betitelt. Das macht vielleicht diesen Übergang vom Alltagsbewusstsein zu einem transzendental-kritischen Bewusstsein noch etwas besser klar. Hier reflektiert sich ja eine Wende, die nicht im Alltagsbewusstsein, aber in der Philosophie stattgefunden hat. Nicht? Seit Descartes Reflexionen auf das Ich. Da haben wir ja das Subjekt und das jetzt nicht immer gleich das empirische Subjekt ist. Nicht? Das Subjekt, das den Operationen des Verstandes Einheit verleiht, ist ja ein überempirisches Subjekt, ein allgemeines Subjekt. Und dieses allgemeine Subjekt konstituiert die Objektivität. Also das ist ja nicht das empirische Subjekt, das die Objektivität konstituiert. Das wäre ja, was das empirische Objekt hier angeht, das wahrnimmt, das wäre das projektive Moment in der Wahrnehmung. Nicht? Wahrnehmung ist ja immer auch Projektion, nicht? Nachdem wir so etwas wie Gestaltpsychologie kennen, nicht? Wissen wir um die gestaltende Funktion der Wahrnehmung. Nicht? Aber hier geht es um die Konstitution, das heißt um die allgemeine Verfassung, nicht? Des Erkenntnismaterials, das auf ein überempirisches, man könnte auch sagen metaphysisches Subjekt zurückgeführt wird. Und dies, was er hier schildert, ist, dass also der Tendenz nach wird immer mehr an Objektivität auf Subjekt zurückgeführt. Das heißt, das Subjekt bringt immer mehr die Objektivität selber hervor. Das spiegelt auch einen Gesellschaftsprozess wider, nicht die Industrialisierung beispielsweise, nicht die Entwicklung der technischen Produktivkräfte, nicht die Welt ja immer mehr sozusagen nach menschlichem Maß verändert. Dies geschieht natürlich, weil das ja diese Gesellschaft, also die Veränderung durch Produktion, durch Arbeit, nicht auch immer im Subjekt antizipiert werden, nicht, führt auch immer mehr dazu, dass diese Formen und diese Strukturen sich menschlicher Subjektivität im Sinne dieses transzendentalen Subjekts verdanken. Nicht? Also die Naturwissenschaften spielen eine immer größere Rolle, nicht, in Wissenschaft und Technologie. Ja, da wäre jetzt an der Stelle nochmal darauf zurückzukommen, was an dieser Stelle unter dem Begriff des Subjekts verstanden wird. Also völlig richtig, worauf du hingewiesen hast, ist, dass die Objektivität nicht durch, ohne schwierig jetzt genau auszudrücken, nicht einfach durch das empirische Subjekt, durch das, was ihm subjektiv gegeben ist, konstituiert wird, sondern eben Objektivität ihr Fundament hat in dem, was quasi transzendentales Subjekt genannt wird. Und dieses, wenn man dieses transzendentale Subjekt nicht gleich jetzt sofort gesellschaftstheoretisch bestimmt, sondern im Sinne von Kant, dann wird diese Objektivität ja konstituiert dadurch, dass jegliches Denken empirische Subjekte gebunden ist an die Kategorien. Und durch die auch nicht bewusste, sondern jede Zeit in Anwendung kommenden Kategorien zu etwas wie Objektivität überhaupt möglich ist. In diesem Sinne sagt Kant ja, wird Objektivität durch das Subjekt konstituiert. Dadurch gelangen wir zu Erkenntnissen, die reproduzierbar sind, zum Beispiel in Naturwissenschaften, im Hinblick auf die Bestimmung von Natur. Wenn Adorno jetzt an der Stelle davon spricht, dass der vorwaltenden Tendenz nach immer mehr in Objektivität auf Subjekt zurückgeführt wird und diese Tendenz umzukehren wäre, dann ist ja gerade die Frage, was, in welchem Sinne spricht er hier von Subjekt? Welche Objektivität meint er? Meint er die gesellschaftliche Objektivität, dass durch Subjekt vermittelt sich eine Objektivität konstituiert, dergestalt, dass eine permanente Akkumulation von Kapital stattfinden kann, eine Verwertung von Wert stattfinden kann? Oder ist das jetzt an der Stelle nicht in dem Sinne gesellschaftstheoretisch zu interpretieren? Eine gewagte These könnte auch sein, dass je mehr die Objektivität in gesellschaftstheoretischer Hinsicht, also der Verwertungszusammenhang des Kapitals, sich universell durchsetzt, und zwar vermittelt durch die empirischen Subjekte, umso mehr wähnen diese empirischen Subjekte, selbst Subjekt der Geschichte zu sein. Obwohl sie es nicht sind. Sie sind Mittel eines durch sie sich konstituierenden Zusammenhanges, der sich ihnen gegenüber unerkannt verselbstständigt hat. Ja, und auch die Natur erscheint natürlich vermittelt über diesen gesellschaftlichen Zusammenhang. Nicht? Heute noch mehr als zu Kants Zeiten. Nicht? Das ist ja ein hochgradig arbeitsteiliger Zusammenhang, wo verschiedene Wissenschaften sogar über den Produktionszusammenhang überhaupt erst in Kooperation treten. Ja. Also nicht von vornherein bereits schon den gesamten Produktionsprozess reflektieren, sondern nur Teilprozesse. Aber die Objektivität hier meint natürlich auch die der Naturwissenschaften, nicht, die es mit Objektivationen zu tun hat. Kant hatte ja immer das naturwissenschaftliche Experiment im Auge, nicht? Er nannte das ja kopernikanische Wende, nicht? Dass sich die Erkenntnis nicht nach den Dingen richtet, sondern die Dinge nach den Erkenntnissen. Nicht? Wer der Natur die Gesetze quasi vorschreiben, wie er es formuliert. Ja, und dies ist natürlich ein Erkenntnisfortschritt, den Kant dort gebracht hat, nicht? Auf der anderen Seite. Und deswegen, meint Adorno, diese Tendenz wäre umzukehren, steckt da natürlich auch wiederum ein Vertracktes dahinter. Wäre es die autonome, individuelle Subjektivität, die dort am Wirken wäre, könnte man nur sagen, prima. Es ist aber eine vorgängige Subjektivität, die selber den gleichen Verdinglichungen gehorcht, so Adorno. Wie bei der Konstitution von naturwissenschaftlichen Gegenständen. Wir werden das dann im Text, den wir noch nicht gelesen haben, in diesem Absatz, dann ja noch sehen, dass er das dann auch auf so ein Rätsel dann bezieht. Nicht? Dann kommt nochmal das Zitat, das wir schon eingangs hatten. Ja. Nicht? Also das konstitutive Subjekt der Philosophie erscheint dort selber als etwas Dinghaftes. Nicht die Kategorie des Dinges hatten wir in der Wesenslogik gehabt, Ding und Eigenschaften. Nicht? An Ding ist dann die Einheit mannigfaltiger Eigenschaften. Und diese Dinghaftigkeit ist also etwas, was das Subjekt, das verdinglichende Subjekt dort stiftet. Hm. Ich würde vorschlagen, ich lese nochmal den letzten Satz, den ich vorgetragen hatte, und das anschließend, dann haben wir das mit der Dinghaftigkeit und können das nochmal weiter diskutieren. Also die Unmittelbarkeit der primären Reaktion ward einmal in der Formation des Ichs gebrochen und mit ihm die Spontaneität, in welche nach transzendentalem Brauch das reine Ich sich zusammenziehen soll. Seine zentristische Identität geht auf Kosten dessen, was dann der Idealismus im selbe attribuiert. Das konstitutive Subjekt der Philosophie ist dinghafter, denn der besondere seelische Inhalt, den es als dinghaft naturalistisch aus sich ausschied. Je selbstherrlicher das Ich übers Seiende sich aufschwingt, desto mehr wird es unvermerkt zum Objekt und widerruft ironisch seine konstitutive Rolle. Ontich vermittelt ist nicht bloß das reine Ich durchs Empirische, das als Modell der ersten Fassung der Deduktion der reinen Verstandesbegriffe unverkennbar durchscheint, sondern das transzendentale Prinzip selber, an welchem die Philosophie ihr erstes gegenüber dem Seienden zu besitzen glaubt. Alfred Sohn Riedel hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass in ihm, der allgemeinen und notwendigen Tätigkeit des Geistes, unabdingbar gesellschaftliche Arbeit sich birgt. Der aporetische Begriff des transzendentalen Subjekts, eines Nichtseienden, das durch Tun, eines Allgemeinen, das durch Besonderes erfahren soll, wäre eine Seifenblase, niemals aus dem autokratischen Immanenzzusammenhang von notwendig individuellem Bewusstsein zu schöpfen. Aus dem autarkischen Immanenzzusammenhang. Das ist noch eine etwas Variante. Ja, soweit vielleicht erstmal. Ja. Ja, da hatten wir das jetzt ja mit der Spontanität, nicht? Und den transzendentalen Bauch. Also das Reine, ist ja mal vom reinen Ich. Die Rede. Rein ist ja immer der Gegensatz zum empirischen Ich. Nicht? In der nachkantischen Philosophie gehört dann das praktische Vermögen. Nicht? Der kategorische Imperativ Kants ist damit auch immer mit gemeint. Natürlich zum reinen Ich auch mit dazu. Nicht? Also nicht nur ein Ich im instrumentellen Sinne des experimentierenden Ichs. Und was ist der Sinn dieses konstitutiven Subjekts der Philosophie? Wenn jemand Experimente macht, nicht? Heute meistens einen sehr kooperativen, komplexen, arbeitsteiligen Zusammenhang, aber zu der Zeit von Kant oder von Hegel war das ja noch so, dass so Individuen durchaus noch über die Forschung verfügten. Aber die Individuen sollen ja Erkenntnisergebnisse produzieren, die nicht nur allein für das einzelne Individuum gelten. Nicht? Sonst könnte man ja sagen, also das wäre alles Meinung und das gilt nur für jeden Einzelnen privat. Nicht? Und der andere könnte sich das genauso anders denken. Hm. Nicht, das wäre dann so eine Variante der alten Sophistik, nicht? Im Satz von Gorgias, nicht? Der Mensch, also im Sinne des einzelnen Menschen, ist dann Maß aller Dinge. Mhm. Das kennen wir auch von einem Junkel, Max Stirner. Nicht? Mhm. Eigentum. Mhm. Der Einzige und das Eigentum, nicht? Ich habe meine Sache auf mich gestellt. Aber die Naturwissenschaften beanspruchen ja, Ergebnisse zu haben, die von jedem, jederzeit reproduzierbar sind. Nicht? Da werden dann Einschränkungen gemacht, nicht, dass noch gewisse technische Kompetenzen da vorhanden sein müssen und so. Man muss die technischen Anlagen haben und so weiter. Nicht? Aber prinzipiell kann also jeder Mensch das Experiment selber durchführen und es reproduzieren. Nicht? Und wenn eine bestimmte Anzahl von Reproduktionen möglich gewesen sind, nicht? Kann man davon ausgehen, dass diese Ergebnisse also von jedem jederzeit reproduzierbar sind. Das wird nun etwas schwierig bei dem Nachweis des Higgs-Teilchens. Ja, das kommt jetzt gerade neu jetzt entdeckt hat, aber als gar nicht so relevant dann wieder. Nee, das ist nicht so ohne weiteres reproduzierbar, das Ergebnis, das da jetzt. Damit die Forschung dann weitergehen darf. Ja. Das Milliardeninvestitionsprogramm in die Beschäftigung von einer ganzen Menge von Naturwissenschaftlern. Aber das nur am Rande. Ja, und die Naturwissenschaften sind ja auch selber zu historisieren. Das ist ja das, worauf Adorno hier auch immer hinaus will, nicht? Weil er ja von einer gesellschaftlichen Tendenz auch spricht, nicht? Mhm. Die er da vorwaltet. Alles auf immer mehr an Subjektivität auf Subjekt zurückzuführen. Dieses Subjekt ist ja nicht unmittelbar schon kenntlich. Nicht? Die Ergebnisse, die in der Tradition der Naturwissenschaften angeeignet worden sind, gar akkumuliert worden sind, also ja in zukünftige Forschung jeweils ein. Nicht? Also bestimmte Wissenschaften, also wie die Einsteinsche Relativitätstheorie, ist ohne die Entwicklung der Elektrotechnik beispielsweise ja gar nicht denkbar. Nicht? Mhm. Da hatte man erstmals also Gegenstände, wo Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit oder in Lichtgeschwindigkeit auch eine Rolle spielen, nicht? Die auch Messergebnisse dann auch hervorbringen, nicht? Die anders sind, als wenn man bei niedrigen Geschwindigkeiten da arbeitet. Nicht? Das setzt also immer eine vorgängige Forschung voraus, sodass das erkennende Subjekt auch einen objektiven Überhang jeweils hat. Nicht? Die Ergebnisse der Naturwissenschaften gelten ja quasi wie Objektivität. Nicht? Die gehen also in jede neue Forschung, die innovativ ist, nicht? Gehen ja immer ein als historische Voraussetzung, die nicht unbedingt immer reflektiert wird. Reflektiert wird sie in dem Moment, manche Forscher nennen das dann Paradigmenwechsel, nicht? Also wenn die Wissenschaft in eine Krise gerät, nicht? Weil man plötzlich Bereiche überschritten hat, in denen eine alte Theorie nicht mehr gilt, nicht? Dann muss man auf das Subjekt, das diese Ergebnisse hervorbringt, dann wiederum neu reflektieren, nicht? Und das machen dann auch gute Naturwissenschaftler dann auch, nicht? Wie Einstein. Oder, ne? Zwei Aspekte dazu. Das eine ist völlig richtig. Also es gibt jeweils die historischen Voraussetzungen in den Naturwissenschaften. Es gab ja in Hamburg sogar mal einen Studiengang Geschichte der Naturwissenschaften, der aber nach kurzer Zeit wieder eingestellt wurde, weil also Anfang der 80er Jahre gab es den. Ende der 80er auch noch. Ich habe das nämlich studiert. Hatte ich auch angefangen. Ich habe da sogar Prüfung drin gemacht. Obwohl es wenige Naturwissenschaftler gibt, die, wenn ich jetzt mir einen Physikstudenten oder Chemiestudenten nehme, die selbst wirklich Interesse haben an der Geschichte ihres Faches. In der Regel werden die Resultate aufgenommen und soweit sie für die Gegenwart wichtig sind, aber an der Geschichte der eigenen Disziplin haben die wenigsten eigentlich ein wirklich ausgiebiges Interesse. Das ist das eine. Das zweite ist, der zweite Aspekt, den ich hier noch einführen wollte, wäre, wenn Adorno mit Sohn Redl darauf hinweist, dass wie soll ich das jetzt formulieren? Am besten ich zitiere das nochmal, damit da nichts falsch verstanden wird. Das heißt, und ich vermittelt ist nicht bloß das reine Ich durchs Empirische, das als Modell der ersten Fassung der Deduktion der rein Verstandesbegriffe unverkennbar durchscheint, sondern das transzendentale Prinzip selber, an welchem die Philosophie ihr erstes gegenüber dem Seienden zu besitzen glaubt. Alfred von Redl hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass in ihm der allgemeinen und notwendigen Tätigkeit des Geistes unabdingbar gesellschaftliche Arbeit sich birgt. Ja, das geht ja hier um eine Tendenz der Transzendentalphilosophie in subjektiven Idealismus umzuschlagen. Genau, darauf, richtig, darauf wollte ich, ja. Aber mach mal weiter. Nicht, dass alles aus dem Subjekt heraus sozusagen herleitbar ist. Und bei Hegel dann ja nicht nur alles aus dem Subjekt, sondern bei Hegel ja dann auch der Geist das Prinzip ist, durch das alles bestimmt ist. Das empirische Wesen ist sozusagen das Vergängliche, an dem der Geist sozusagen nur sein Material hat, durch den er ist. Man nehme Fichte, der das absolute Ich vom absoluten Ich spricht, das er nicht Ich setzt und so weiter. Ja, das absolute Ich Fichtes, nicht, das bei Kant als eine Möglichkeit ja angelegt ist, nicht, gerade die Fassung, die Fichte gar nicht rezipiert hatte, nicht, er hat die zweite Auflage rezipiert. Mhm. In der ersten Auflage, die psychologischer ist, nicht, ja, auf die sich Adorno hier auch zu Recht da bezieht, nicht, wo man also diese seelischen Inhalte dann auch noch hat. Weil das empirische Subjekt da eine größere Rolle noch spielt. Nicht? Mhm. Das heißt, das transzendentale Ich wird aus der Notwendigkeit eine Einheit in der Zeit auf der einen Seite, nicht? Also dass man im Nacheinander die Data, nicht, aufnimmt. Mhm. Nicht, man kann sich das vorstellen, also man kennt Potemkinsche Dörfer. Nicht? Also um festzustellen, ob es wirklich ein Haus ist, nicht, muss man ja eine Menge von Daten, also Wahrnehmungen aller Art vorher schon gehabt haben, nicht, bevor man das dann zu einem wirklichen Haus synthetisiert. Bisschen, nicht? Also eine Mannigfaltigkeit von Eigenschaften zu einem Ding zusammenfasst, nicht, das dann ein Haus ist. Das geschieht in einem Nacheinander. Wenn das Subjekt aber, dieses empirische Subjekt, das ja genauso vergänglich ist wie alle anderen Dinge, eine Wahrnehmung gehabt hat und die Wahrnehmung ist dann verschwunden und dann hat es die nächste Wahrnehmung und die ist dann auch wieder verschwunden und das immer so fort, nicht? Dann kann man ja gar nicht diese Mannigfaltigkeit, die auch in einem Nacheinander geschieht, zur Einheit bringen, wenn das nicht rekogniert, so nennt Kant das, nicht? Also könnte man das mit erinnert nicht, übersetzen, wenn das nicht erinnert werden könnte und sozusagen vergleichzeitigt wird im Bewusstsein, sodass wir eine Mannigfaltigkeit auch wirklich zur Einheit bringen. Und diese Fähigkeit ist nur unter der Bedingung eines dann transzendentalen Ichs, nicht, eines, wie das hier bei Adorno heißt, reinem Ich, denkbar. Die Frage ist, die sich Adorno hier stellt und so ein Redel, wie so etwas wie ein reines Ich denn überhaupt möglich ist, nicht? Wie so ein allgemeines Ich möglich ist. Diese Frage hat ja Kant offen gelassen. Nicht? Also das er hat nur konstatiert, das ist immer schon vorausgesetzt, wenn Naturwissenschaften möglich sein sollen. Nicht nur jetzt Naturwissenschaften. Also jede Wissenschaft, ja. Jede Wissenschaft. Also es ist ja das Ich, das alle meine Vorstellungen muss begleiten können. In diesem Satz drückt sich ja aus, dass es sozusagen einen Punkt geben muss, in dem die Mannigfaltigkeit von durch die Sinne gewonnenen Daten synthetisiert werden, einen Ort geben, einen Punkt geben muss. Der dann der Garant ist, dafür sagen zu können, dass das, worüber ich spreche, sozusagen an mich gebunden ist. Es an ein Subjekt ist, von dem etwas gegeben ist, im Bewusstsein und wie auch immer. Die Frage ist ja, wenn wir überhaupt so etwas zulassen wollen, wie einen Begriff des reinen Ich oder ein Ich in dem Sinne, wie er ja auch in dem Satz bei Kant auftaucht, dass ich das alle meine Vorstellungen muss begleiten können, dann muss eine nähere Bestimmung dieses Ichs in irgendeiner Form stattfinden. Besteht dieses Ich allein darin, dass es die sinnliche Mannigfaltigkeit, in der Sinnwelt gegebene Mannigfaltigkeit von Daten gemäß den Kategorien in irgendeiner Form synthetisiert und darüber so etwas wie eine Objektivität möglich wird? Oder ist dieses Ich das in der Lage ist, so etwas zu tun, selbst Resultat der Geschichte, in dem Sinne, dass es sich im Verlauf der Menschheitsgeschichte sukzessiv erstmal ein Bewusstsein von sich selbst als einem Subjekt, das Geschichte macht, das die Welt, in der es lebt, selber schafft, gewonnen hat. Und für mich ist die Frage dann an der Stelle einfach, wie komme ich zu einer näheren Bestimmung dieses Ichs im Zusammenhang damit, dass, wie Alfred von Redeln sagt, dieses Ich im transzendentalen Sinne unabdingbar gesellschaftliche Arbeit in sich birgt. Ja, gesellschaftliche Arbeit heißt ja, da ja nur ein Einzelwesen, ein Individuum in irgendeiner Form arbeiten, denken kann. Es gibt ja nicht ein apartes Subjekt, das sozusagen wie eine platonische Idee, nicht per Chorismus, so ein Abhub wäre, das dann da denkt. Nicht das. Adorno hat sich da mal lustig drüber gemacht, nicht hui hui hui, steht der Geist vom Kanapé, nicht? so etwas kann das ja nicht sein, und das ist ja bei Kant ja auch gar nicht so gemeint. Mhm. Nicht? Er lässt nur offen, also den Status dieses transzendentalen Ichs. Nur im Paralogismus-Kapitel hat er sich dann doch dazu geäußert, dass auch dieses transzendentale Ich in einer bestimmten Form existieren muss, und hat dann entgegen seiner Auffassung von intellektueller Anschauung, die meint jetzt intellektuelle Anschauung von Dingen an sich selber, ein Begriff von intellektueller Anschauung in einem anderen Sinne, wie Fichte und Schelling ihn dann aufgegriffen haben, nicht, konzipiert, die dann doch so etwas wie eine intellektuelle Existenz, nicht, ähnlich der platonischen Idee angenommen hat. Ja. Nicht, das muss in irgendeiner Form dann doch existieren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, in welcher Art und Weise. Und von Redl hat das versucht, also aus dem Warentausch zu entwickeln. Adorno aus der gesellschaftlichen Arbeit, was eine gewisse Nähe hat, aber auch doch etwas different ist noch gegenüber Sohn Redl. Sohn Redl hat es im Ausgangspunkt genommen, Tauschhandlungen, also hat eine handlungstheoretische Erklärung dieses Sachverhalts, nicht? Von das Verhältnis von Warenform und Denkform. Man hat ihm ja häufiger mal vorgeworfen, das ist also quasi eine verkappte Abbildtheorie, nicht? Und was ich dann auch natürlich monieren würde, wäre natürlich, dass auch diese Warenabstraktion nicht ja ohne menschliches Denken ja auch nicht funktioniert. Nicht? Also die konstitutive Funktion des Subjekts, nicht, die spielt dabei auch eine Rolle. Nicht genauso wie beim Recht, nicht? Dass man ja auch nicht einfach aus der Ware so unmittelbar herleiten kann. Nicht? Ja. Also ohne menschliche Subjektivität funktioniert auch kein Recht. Nicht? Und das Rechtssubjekt und das transzendentale Subjekt haben ja einen vergleichbaren Status. Nicht? Nur das eine theoretisches Subjekt ist, das andere ein praktisches Subjekt. Nicht? Praxis jetzt in diesem emphatischen, kantischen Sinne gemeint. Nicht? Das muss man ja immer unterscheiden. Was man gemeinhin heute als praktisch, da gehört Arbeit ja auch mit hinzu. Also im Sinne, dass man also mittels Werkzeugen Natur bearbeitet, das wird auch als Praxis verstanden. Während bei Aristoteles noch Praxis etwas Unterschiedenes war von Poiesis, wie er das nannte. Nicht, die Poiesis hat einen Gegenstand außerhalb seiner Tätigkeit und die Praxis hat seinen Gegenstand in sich selbst. Nicht? Also was weiß ich, Praxis wäre dann heiraten oder so etwas. Nicht? Diese Tätigkeit selber ist dann auch das Resultat, während Arbeit oder Poiesis einen Gegenstand außerhalb hat. Nicht? Bei Kant ist das dann ja auch noch so, dass Praxis in einem emphatischen Sinne meint, moralisch praktisch, nicht? Das andere, was er manchmal auch hantieren nennt, nicht? Und den hypothetischen Imperativen zuordnet, ist das, was auch in der theoretischen Philosophie eine Rolle spielt. Was dann ja auch bei den Nachfolge-Idealisten, Fichte, Schelling, Hegel, nicht? Dann dazu führte, dass man jetzt die praktische Philosophie noch etwas ernster genommen hat und den Begriff der Freiheit, den Kant ja für die praktische Philosophie in seinem Sinne vorbehalten hat, auch auf die theoretische Philosophie übertragen hat. Nicht? Auch um theoretisieren zu können, bedarf es Freiheit. Nicht? Sonst können wir nämlich gar keinen Determinismus feststellen. Hm. Nicht? Jeder Determinismus besagt ja so viel wie meine Freiheit wird eingeschränkt. Nicht? Also ich kann nur gemäß Naturgesetzen handeln, nicht kann ich gegen die Naturgesetze handeln. Das soll ich versuchen, kann ich schon, aber es wird da nichts bei herauskommen. Nicht? Und das spielt natürlich jetzt auch bei Experimenten und solchen Dingen ja eine Rolle. Nicht? Das Experiment hat ja quasi die Aufgabe, die Freiheit sozusagen abzuschecken, was möglich ist, nicht? Was mich begrenzt in meiner Freiheit. Ein Stück weiter im Text. Mhm. Well, ja, vielleicht den letzten Satz da nochmal mit, damit man den Übergang dann kriegt. Mhm. Also der aporetische Begriff. Ne? Der aporetische Begriff des transzendentalen Subjekts, eines Nichtseienden, das doch tun, eines Allgemeinen, das doch Besonderes erfahren soll, wäre eine Seifenblase. Niemals aus dem autokratischen Immanenzzusammenhang von notwendig individuellem Bewusstsein zu schöpfen. Diesem gegenüber stellt er jedoch nicht nur das Abstraktere, sondern vermöge seiner prägenden Kraft auch das Wirklichere vor. Jenseits des identitätsphilosophischen Zauberkreises lässt sich das transzendentale Subjekt als die ihre selbst unbewusste Gesellschaft dechiffrieren. Ableitbar ist noch solche Unbewusstheit. Seitdem die geistige Arbeit von der körperlichen sich schied im Zeichen der Herrschaft des Geistes, der Rechtfertigung des Privilegs, musste der abgespaltene Geist mit der Übertreibung schlichten Gewissens eben jenen Herrschaftsanspruch vindizieren, den er aus der These folgert, er sei das Erste und Ursprüngliche und darum angestrengt vergessen, woher sein Anspruch kommt, wenn er nicht verfallen soll. Zu innerst ahnt der Geist, dass seine stabile Herrschaft gar keine des Geistes ist, sondern ihre Ultima Ratio an der physischen Gewalt besitzt, über welche sie verfügt. Sein Geheimnis darf er um den Preis des Untergangs nicht Wort haben. Die Abstraktion, die, auch nach dem Zeugnis extremer Idealisten wie Fichte, das Subjekt zum Konstituens überhaupt erst macht, reflektiert die Trennung von der körperlichen Arbeit, durchschaubar durch Konfrontation mit dieser. Hielt Marx in der Kritik des Gutheil-Programms den Lassellianern vor, nicht die Arbeit allein sei, wie unter Vulgärsozialisten herzubeten üblich war, die Quelle gesellschaftlichen Reichtums, so hat er damit in einer Periode, in der er bereits die offizielle philosophische Thematik hinter sich gelassen hatte, philosophisch nicht weniger ausgesprochen, als dass Arbeit in keiner Gestalt, der des Fleißes der Hände, so wenig wie der geistige Produktion, zu hypostasieren sei. Solche Hypostasis setzt die Illusion von der Vormacht des erzeugenden Prinzips nur fort. Zu seiner Wahrheit kommt es einzig im Verhältnis zu jenem Nicht-Identischen, für das Marx, Verächter der Erkenntnistheorie, erst den kruden, auch also engen Namen Natur, später Naturstoff und andere, weniger belastete Termini wählte. So weit vielleicht. Ja, hier sehen wir, dass Adorno hier an Philosophiegeschichte von einigen Jahrtausenden sozusagen zusammenfasst. Nicht? Also die Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit, nicht? Das reflektiert ein Kapitel aus Hegels Phänomenologie des Geistes, nicht? Das berühmte Selbstbewusstsein-Kapitel, zu dem auch das Herr- und Knecht-Kapitel gehört. Und da zeigt sich ja, dass das Herrische, sozusagen das Selbstbewusstsein des Herrn sich loslöst von Naturbeziehungen. Nicht der Knecht ist es ja, der jetzt für den Herrn die Natur aufbereitet. Das hat für den Herrn den Vorteil, er hat ein Selbstbewusstsein, also eine Autonomie von der Natur, die allerdings eine Bedingung hat, die er sehr schnell vergisst. Nicht die gesamte Philosophiegeschichte mit ihrer Abwertung der materiellen Produktion, also der Arbeit, nicht mit Ausnahme einiger Klöster oder so, wird ja die Arbeit seit der Antike nicht hochgelobt. Wofür ich eigentlich persönlich natürlich ziemlich große Sympathie habe. Nicht? Ich mag deswegen ja auch Paul Lafargue, also Lob der Faulheit. Recht auf Faulheit. Das ist wichtig, dass der Begriff Recht dabei eine Rolle spielt. Wenn das keine Rolle spielen würde, dann wäre das einfach Faulheit. Ich tue nichts, nicht, aber lass die anderen die Arbeit machen. Das ist ja ein Recht, das heißt ein allgemeiner Anspruch, der also dann alle angeht. Nicht? Und Marx hat das ja sogar, das war ja sein Schwiegersohn, hat das durchaus in seinem Konzept ja mit drin. Nicht? Der Lob der Arbeit, den es bei Marx ja gibt, nicht, bei so einer Skripte und so, wenn man den mal genauer besieht, ist das ja nicht ein Lob der Maloche, dass man da also möglichst viel arbeitet. Das kann man heute ja schon sehr gut haben, dass man zu viel arbeitet. Das ist nicht das, was Marx lobt. Was Marx lobt, sind die produktiven Potenzen der Arbeit, die die Arbeit selber abschaffen können. Das heißt, die Fähigkeit der Arbeit, Produktivkräfte zu vermehren. und damit von der Arbeit freie Zeit, nicht Freizeit, sondern also freie Zeit zu schaffen. Nicht? Und das ist natürlich Adorno auch wichtig, worauf er sich da implizit bezieht in dieser Passage, wo er sich da auf Lassalle und Lassalleana bezieht, ist ja die Kritik des Guter-Programms. Wird ja explizit sogar genannt. Das hatte er schon in den 3 Studien zu Hegel erwähnt. Und in dem Kontext fiel dann das Wort bürgerliche Arbeitsmetaphysik. Nicht, also wenn die Arbeit gelobt wird, ist es immer die Arbeit der anderen, nicht die eigene, nicht, die anderen leisten. Also diejenigen loben also dass die Arbeit am meisten, die von der Arbeit anderer existieren können. Also der Herr gegenüber dem Knecht, nicht, kann das ja durchaus loben. Das geschieht allerdings erst in einer Zeit, wo die Herren, also die Grundherren ja in der Regel dann nach und nach verschwinden in den bürgerlichen Revolutionen. Ja, und diese Abstraktion, das, davon ist ja dann immer die Rede, nicht, die da stattfindet, also im Neuplatonismus ist es ja besonders extrem mit der, also je weiter man von der Materie, von der unmittelbaren Arbeit, also damit auch nicht entfernt ist, nicht, desto edler ist man ja. Nicht? Richtig. Also das Reine wird dann betont, was im reinen Subjekt bei Kant natürlich noch seine Nachwirkung hat. Nicht? Eben, darauf wollte ich eben nochmal hinweisen, dass Adorno ja an dieser Stelle eben nicht ohne Grund dann auch letztendlich von Fichte spricht. Als Extrembeispiel, nicht? Als Extrembeispiel. Genauso gut könnte man in einer gewissen Hinsicht auch Hegel heranziehen. Der gesamte deutsche Idealismus ist ja gekennzeichnet durch eine bestimmte Stellung zur materiellen Welt, also darin drückt sich ein bestimmtes Verhältnis von Geist und Materie oder im Geist und materielle Welt und damit auch gesellschaftliche Arbeit aus. Das findet im gesamten deutschen Idealismus seinen Ausdruck und da ist dann tatsächlich ja schon dieser Idealismus eben zu kritisieren, durch die Konfrontation mit seinen eigenen Voraussetzungen und die bestehen eben in gesellschaftlicher Arbeit, ohne die der deutsche Idealismus als solcher gar nicht hätte entstehen können. Der diese auch auf den Tisch gebracht hat, auf der anderen Seite, nicht? Wenn Hegel von bürgerlicher Gesellschaft redet, ist ja das System der Bedürfnisse gemeint, nicht? Und damit auch der materielle Arbeitsprozess. Ja, völlig, völlig richtig. Also wenn Marx dann in den Feuerbach-Thesen, dann meint ja, die Idealisten würden jetzt also nur die geistige Arbeit kennen, nicht? Ist das nicht so für bare Münze zu nehmen, dass die jetzt nicht wissen, dass da jemand arbeitet und sich Spielen holt. Sie wissen um die Bedeutung der Arbeit. Zeigte Hegel ja gerade in seinem Begriff der List der Vernunft in seiner frühen Fassung, nicht? In den Jena-Schriften ist das ja auf dem Arbeitsprozess ja gemeint. Nicht? Also List der Vernunft bedeutet da noch, dass man durch List, also durch Maschinerie, sich keine Spielen holt, sondern die Instrumente sich aneinander abarbeiten lässt. Nicht? So gesehen ist das auch die Bedeutung von Geist bei Hegel in dieser Hinsicht. Nicht? Geist umfasst auch das, ne? Insbesondere der objektive Geist, der in der Rechtsphilosophie thematisiert wird. Ja, da ist dann, das hatten wir vorhin vorgelesen, also jenseits des identitätsphilosophischen Zauberkreises. Identitätsphilosophie ist in diesem Kontext natürlich nicht die Identitätsphilosophie von Schelling, die da gemeint ist, nicht? Sondern identitätsphilosophischer Zauberkreis, das ist also Adorno führt an dieser Stelle ja auch das Nicht-Identische ein, nicht? Das, also, das ist dann nicht mehr das, was bei Hegel da die Reflexionsbestimmungen sind, Identität und Verschiedenheit, Unterschied, absoluter Unterschied, Gegensatz, Widerspruch, nicht? Sondern das Nicht-Identische geht das Ganze, also inklusive Widerspruch, der ja die Identität von Identität und Nicht-Identität an. Also die Nicht-Identität ist dasjenige, was sich dem Identitätsdenken entzieht. Nicht, was daran nicht aufgeht, zumindest. Man kann nicht sagen, es entzieht, natürlich beeinflusst das Denken auch das Nicht-Identische. Nicht? Aber nicht in dem Sinne, dass es vollständig in sich einholt. Nicht? Das ist ja mit dem Nicht-Identischen gemeint. Nicht? Es ist eine Identität, wie es an anderer Stelle heißt, in der negativen Dialektik, gegen die Identifizierung. Hm. Also das, was auch den Widerstand eines dem Denken anderen gegenüber dem Gedachtwerden manifestiert. Nicht? Und auch subjektiv spielt das eine Rolle. Nicht? Also er hat ja immer so ein Zitat von Bert Brecht, nicht? Also der benutzt immer, also von, wenn er vom quälbaren Leib spricht. Nicht? Das spielt für ihn ja auch moralphilosophische eine große Rolle. Hm. Nicht? Begnügt sich nicht mit dem kategorischen Imperativ, nicht? Von der er vorzieht die Zweckfassung. Nicht? Also der Mensch als Selbstzweck. Hm. Nicht, wird dort nicht nur die Verallgemeinerungsform, also das Maxim verallgemeinert werden können, sondern auch, dass der Mensch immer schon als Selbstzweck und niemals als bloßes Mittel zu gelten habe. Nicht? Das betont er ja mehr, aber das reicht ihm auch noch nicht aus. Nicht? Ein nicht identisches Moment, also der quälbare Leib, spielt für ihn auch noch eine Rolle als ein nicht kategorischer Imperativ, sondern auch, aber auch als ein Imperativ, nicht? Schmerz soll nicht sein, nicht? In einer Diskussion mit Bloch sogar Tod soll nicht sein, nicht? Möglichst, nicht? Weiß natürlich, dass das nicht geht, aber als Forderung, nicht? Der Tod ist die absolute Anti-Utopie, nicht? Steht das bei ihm auch im Vordergrund, nicht? Im Vordergrund würde ich vielleicht nicht sagen, aber ja, zumindest ist in seiner Ethik. Ja. Gut, also ich glaube, den Begriff des Nicht-Identischen, den kann man in verschiedenen Gesichtspunkten auch in der Erkenntnistheoretischen, könnte man den nochmal thematisieren. Ich wollte aber gerne nochmal auf den Satz zurückkommen, auf den du schon zurückgekommen bist. Jenseits des identitätsphilosophischen Zauberkreises lässt sich das transzendentale Subjekt als die ihrer selbst unbewussten Gesellschaft dechiffrieren. Die ihrer selbst unbewusste Gesellschaft. Was heißt das eigentlich? Das heißt doch, dass es da eine Gesellschaft gibt, der Menschen leben, die sich die arbeiten, die sich individuell reproduzieren, die ihre selbst unbewusste Gesellschaft, heißt, sie haben im Grunde nach kein Bewusstsein ihrer selbst. Sie haben kein Bewusstsein ihrer selbst im Hinblick darauf, dass sie durch ihre individuelle Arbeit die Gesellschaft, unter der sie auch leiden, permanent reproduzieren. Dies verweist, dass es so sein kann, dass eine Gesellschaft kein Bewusstsein von sich selbst hat, dass dies überhaupt möglich ist, liegt daran, dass, und er sagt dann im nächsten Satz, ableitbar ist noch solche Unbewusstheit. Das heißt, er verweist im Folgenden dann darauf, dass durch die Nichtreflexion auf die Trennung von körperlicher und geistiger Arbeit, durch die Nichtreflexion dessen, dass gesellschaftliche Arbeit auch das Allgemeinste durch gesellschaftliche Arbeit letztendlich bestimmt ist, auch das Allgemeinste in dem Sinne eines Ichs oder eines absoluten Ichs, wie auch immer. Das heißt, dass die Menschen in keinster Weise ein adäquates Bewusstsein von sich selbst und den gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sie leben, vorhanden ist. Ja, was unbewusst heißt, nicht? Er bezieht sich in dem Kontext ja immer auf Sohn Rethel. Also geistige und körperliche Arbeit heißt ja ein Buch von ihm. Hm. Da ist ein Kapitel, das heißt praktischer Solipsismus. Hm. Nicht? Und das, was jetzt ausmacht, dass die ihre selbst unbewusste Gesellschaft dem Individuum vorenthalten wird, ist ja der praktische Solipsismus, dass man also Solipsismus hatten wir schon mal, glaube ich, erklärt, was das bedeutet. Da steckt Solo und Ipse drin, nicht? Also Solo, also allein und Ipse selbst, nicht? Allein für mich selbst, also das ist wie also bei Max Stirner, der Einzige und das Eigentum. Ich bin also völlig auf mich selbst gestellt und kann dann, weil ich die Gesellschaft verinnerlicht habe, was ich ja haben muss, nicht? Ich kann mich nur an einer Gesellschaft in dieser Art und Weise vereinzeln. Ich könnte ja, wenn das Solo-Ipse tatsächlich so wäre, der praktische Solipsismus wäre, dass ich dann abgekapselt wäre von allem anderen. Also das wäre mehr als die Leibnizsche Monade, die fensterlos ist, nicht? Die ist ja sogar noch auf ein Allgemeines reflektiert, das heißt, sie spiegelt das Allgemeine wieder. Nicht? Das ist also auch nicht, sie spiegelt es von innen wieder. Mhm. Und so etwas Monadenhaftes ist ja dieses solipsistische Ich, das die Gesellschaft in sich selbst nicht erkennt. Mhm. Da ist man eben halt autistisch quasi, jetzt nicht in einem psychopathologischen Sinne. Verwendet aber Sprache, verwendet Begriffe, alles Dinge, die ohne ein allgemeines Ich gar nicht wären. Das heißt, ich bin immer schon, und das ist ja mit diesem Ontisch vermittelt, mitgemeint, nicht? Immer schon in eine Gesellschaft involviert. Die politische Ökonomie, nicht? Adam Smith, Ricardo und so, die haben ja eine Ökonomie geschaffen, die vom Einzelnen ausgehen. Nicht? Und der Markt richtet dann alles in, quasi als unsichtbare Hand. Nicht? Und wo das nicht ausreicht, kommt dann noch die sichtbare Hand der Staat. Aber die ihrer sich selbst unbewusste Gesellschaft ist etwas, was in uns immer schon wirkt. Nicht? Indem wir nämlich immer noch, und deswegen liebte Marx ja auch immer seinen Aristoteles, nicht? Das Zoon, also Zoon Politikon, nicht? Oder Zoon Logon Echon. Hm. Das verschiedene Aspekte des Animal Rationale, wie man das lateinisch ausdrückt, nicht? Hier ausdrückt. Nicht? Aber offensichtlich kann man das den Menschen ja austreiben. Man kann sie ja dahin bringen, dass sie sich einfach nur auf, mit sich selbst begnügen und sich auf sich selbst richten. Völlig versuchen, bei sich selbst zu bleiben und in keinster Weise auf die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sie leben, in irgendeiner Form reflektieren. Also wenn ich mir die Werbung anschaue, die Kulturindustrie anschaue, dann geht es doch immer nur darum, dass Dinge angepriesen werden mit der Intention, dass der Einzelne für sich genommen sich selbst damit beglückt. Und somit jeder Einzelne immer nur bei sich selbst bleibt. Was besonders verheerend wird, wenn man in der Gesellschaft scheitert. Da macht sich nämlich dann die unbewusste Gesellschaft dann doch bemerkbar, aber im Sinne einer Krise. Richtig. Nicht, wenn man dann sozusagen ein selbstreferenzielles System in sich hat, nicht? Das aber nach Niklas Luhmann also eine Umwelt hat, nicht? Und sich durch den Bezug auf die Umwelt ja definiert, nicht? Wenn dann diese Umwelt sich krisenhaft bemerkbar macht, nicht? Das ist jetzt ein bisschen gegen Luhmann gesprochen, der ja keinen Input aus der Umwelt kennt, aber also nicht konzipiert jedenfalls. Der wird natürlich sozusagen seines Solipsismus überführt. Nicht? Hm. Er wird sich dann für schuldig halten an seinem eigenen Versagen. Hm. Nicht, dass der Markt nicht für so viele Waren sozusagen empfänglich war, wie er produzierte. Oder wenn es seine eigene Arbeitskraft ist. Also wenn die nicht zureichend gebraucht wird, damit er sich selber ernähren kann, dann kann man nur sagen, Pech gehabt. So, noch ein kleines Stück weiter. Ja, zwei Sätze noch. Was seit der Kritik der reinen Vernunft das Wesen des transzendentalen Subjekts ausmacht, Funktionalität, die reine Tätigkeit, die sich in den Leistungen der Einzelsubjekte vollzieht und diese zugleich übersteigt, projiziert freischwebende Arbeit aufs reine Subjekt als Ursprung. Stimmte Kant die Funktionalität des Subjekts dadurch noch ein, dass sie nichtig und leer wäre, ohne ein ihr zukommendes Material, so hat er unbeirrt aufgezeichnet, dass gesellschaftliche Arbeit eine an etwas ist. Die größere Konsequenz der nachfolgenden Idealisten hat das ohne Zögern eliminiert. Ja, das ist ein guter Abschluss jetzt im gewissen Sinne. Wir haben da also nochmal diese Kritik des Guter-Programms, die sich ja hier reflektiert, nicht? Wo er Ähnliches in der drei Studien zu Hegel ja auch analog schreibt. Ich habe irgendwie was kloppen gehört. Aber hier sehen wir also, was seit der Kritik der Reinvernunft das Wesen des Transzendentalsubjekts ausmacht. Nicht Funktionalität, Kant spricht ja immer von Funktionen, womit Relationen gemeint sind, nicht? Die Bezüge des Objekts. Nicht? Als Ursprung, nicht? Dass das nicht der einzige Ursprung ist, nicht? Das wusste ja Kant, er hatte ja noch den Grenzbegriff der Dinge an sich selber betrachtet. Bei Fichte ist davon nur noch ein Anstoß, nicht, übrig geblieben. Und bei Hegel wird es dann zur Abstraktion erklärt. Nicht? Hm. Und damit wird das Substrat, an dem sich Arbeit vollzieht, für nichtig, wie das hier heißt, nicht erklärt. Nicht? Also als ob das nichtig und leer wäre. Nicht? Also das Und da, also ohne ein zukommendes Material, nicht, wäre ja tatsächlich die Arbeit nichtig, nicht? Da würde man sich ja wie ein Lohnarbeiter fühlen, der arbeitslos ist, nicht? Der hat keinen Kontakt zur Natur und zu den Produktionsmitteln. Da ist dann seine Arbeitskraft für ihn leer und nichtig, nicht? Er kann sie nicht anwenden, weil die Mittel dazu fehlen, nicht? Ja, also es ist sehr schwierig formuliert. Auf jeden Fall, das Wesen des transzendentalen Subjekts in der Funktionalität besteht die reine Tätigkeit, die sich in den Leistungen der Einzelsubjekte vollzieht und diese zugleich übersteigt. Das heißt, die einzelnen Subjekte konstituieren ein allgemeines, durch das sie sich individuell reproduzieren, sie produzieren auch das Allgemeine Subjekt, und sie nicht? Produzieren wenn auch bewusstlos, nicht? Wenn eben auch, und das wollte ich gerade sagen, sie produzieren zugleich durch ihre individuelle Reproduktion ein Allgemeines, das aber nicht mehr das Allgemeine jetzt von gestern ist, sondern ein Allgemeines, das sich in sich schon wieder verändert hat und sich gleich geblieben ist. Also sich gleich geblieben ist und zugleich sich verändert hat. Was als ein Widerspruch jetzt erscheinen mag, aber das lassen wir erstmal so stehen. Ja, das nächste Mal werden wir ja noch auf die Entwicklung von Marx, vom Junghegelianer, nicht zu seiner Kritik der politischen Ökonomie eingehen. Nicht, also dann sagen wir von einem anderen Aspekt her dieselbe Entwicklung noch einmal. Und ich denke, wir werden schon noch mal auf den Text in einzelnen Aspekten zurückgreifen, um dann das zu entwickeln bei Marx. Ja, es geht ja darum, zu zeigen, wie er zu seiner Kritik überhaupt kommt, weil es heute ja schrecklich unbekannt geworden ist. Nicht? Also, ja. Es wird ja kaum noch gelehrt. Und deswegen machen wir diese ganze Sache gar nicht. Um das auch verständlich zu machen, ist einfach nur so Vogel friss und stirb zu verabreichen. Das bringt nichts. Absolut nichts mehr. Nicht? In der Studentenbewegung gab es immer einen gewissen Druck, nicht? Sodass man das dann unverstanden geschluckt hat. Das wollen wir dann nicht mehr. Und jetzt haben wir gerade noch mal für den Anfang noch eine Komposition von René Mense, Zeit, Enfance d'Enfance, also auf Deutsch also Gegenüber von Gegenüber. Nicht? Das ist eine musikalische Bewegung, die durchaus sozusagen mit Dialektik umschrieben werden kann. Was er selber auch macht. Nicht? Die dialektische Spannung artikuliert sich in Enfance in einer Tendenz zum Leerlauf. Die Scherzando-Figuren überdrehen in einem Strudel akkumulierender Kräfte, wodurch ihre Dynamik sozusagen verpufft und zum Stillstand kommt. Die bereits in sich statische Gleichförmigkeit der Viertelnoten des Gegencharakters bewirkt hingegen die Anstauung von Kraft. Es wird gewissermaßen eine neue Potenz aufgebaut, die dann wiederum zur Energie drängt.